So you found someone to hold you. Does she like I do? Baby, tell me, does she love? Yeah. You've got Hey! We'll be right back.

out. All my love's gonna burn out. All my love's gonna burn out. All my love. im Original von Mr. Big, ne? Ganz genau. Und jetzt die neue Scheibe von Andrew Spencer. Genau. An dieser Stelle nochmal Grüße, Andrew, wer es zuhört. Na. Und das ist auch der Two for Groove Remix. Das ist richtig. So schließt sich der Kreis der Familie wieder. So, genau das. Ja, also jetzt kamen ja schon einige E-Mails von Hörern rein. Wie ist denn das, wenn man jetzt mal mit euch Kontakt aufnehmen möchte, beziehungsweise wenn man über euch ein bisschen was nachlesen möchte? Gibt es auch im Web bestimmt ein paar Infos über euch. Habt ihr eine Webseite irgendwie? Ja, das stimmt. Gerade mit einem brandneuen Layout und das Ganze natürlich auf www.2forgrooves.de. Wie wird das dann geschrieben? 24grooves.de, zusammen in einem Wort. Mhm. Ja, da findet ihr immer die aktuellen Infos über unser Projekt und auch die Remixe. Da kann man mal reinhören, was wir machen, was wir treiben. Alternativ haben wir natürlich auch eine MySpace-Seite. Wollte es gerade fragen. Also